Andacht vom 20.09.2022, Reinhard Hirtler. Übersetzt von Petra, gelesen von Ulla. Überschüttet mit Segen. Guten Morgen. Ich gehe davon aus, dass es euch allen gut geht. Es sollte euch gut gehen. Wenn das nicht der Fall ist, müsst ihr es ändern. Und ihr ändert es, indem ihr die richtigen Dinge glaubt, nicht tut. Das müssen Christen lernen. Sie denken immer, wenn sie das Richtige tun, geht es ihnen gut. Und ich weiß, dass es wichtig ist, die richtigen Dinge zu tun. Aber das Tun kommt aus dem Glauben. Denn wenn du etwas anderes tust als das, was du tatsächlich in deinem Herzen glaubst, lebst du mit einer innerlich gespaltenen Persönlichkeit. Innerlich glaubst du etwas, doch du handelst entgegen deinem Herzen. Und das ist sehr gefährlich. Man nennt das Religion. Wegen Religion sind heute so viele Menschen auf der ganzen Welt ausgebauert. Denn seit langer, langer Zeit haben sie Dinge getan, doch ihr Herz stand an einem ganz anderen Punkt. Doch wenn du aus deinem Herzen heraus handelst, ist das Leben für dich nicht anstrengend. Es ist ein natürlicher Fluss. Du empfängst etwas von Gott und lässt es durch dich fließen. Aber wenn man dir ständig sagt, dass du die richtigen Dinge tun musst, ohne sie wirklich in deinem Herz zu glauben, wirst du den ganzen Tag lang gegen deinen Herzensglauben handeln. Und das wird jeden erschöpfen. Deshalb verlassen heute so viele Menschen auf der ganzen Welt das Christentum. Ein Grund dafür ist, dass sie so viel getan, getan, getan haben, aber sie haben etwas anderes geglaubt. Und was ist passiert? Jetzt sind sie so müde, dass sie nichts mehr tun können, und deshalb brechen sie zusammen. Heute werde ich über eine Bibelstelle sprechen, die ganz und gar nicht neu ist, denn ich habe schon sehr oft darüber gesprochen, doch ich werde heute ein paar andere Aspekte nennen. Die Stelle ist Epheser 1. Ich lese heute die Passion-Übersetzung. Ihr kennt den Text bestimmt aus der Elberfelder Bibel, wo es heißt: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Mir gefällt der Vers in der Passion-Bibel. Dort steht dasselbe, allerdings in einer wunderschönen poetischen Sprache. Jede geistliche Segnung in der Himmelswelt wurde bereits über uns ausgeschüttet. Das Wort ausgeschüttet über ist ein so wunderschönes Wort. Das ist mehr als nur etwas geben. Das Wort beschreibt etwas Außergewöhnliches. Es beschreibt etwas Großes, Riesiges, unwahrscheinlich Großzügiges. Jede einzelne geistliche Segnung existiert nicht nur, sondern wir können sie auch haben. Und sie wurde uns nicht nur gegeben, sondern sie wurde großzügig über uns ausgeschüttet. Und das ist die große Frage, die mir so viele Menschen stellen. Reinhard, wenn das wahr ist, und natürlich glauben wir, dass die Bibel wahr ist, aber wenn das wirklich wahr ist, warum erlebe ich dann das Gegenteil? Warum führe ich ein Leben voller Stress und voller Anspannung? Warum führe ich ein Leben voller Mangel? Es ist seltsam, dass wir jedes Mal, wenn etwas in unserem Leben nicht so funktioniert, wie es die Bibel sagt, außerhalb von uns selbst nach Gründen dafür suchen. Vor vielen Jahren habe ich diese Entscheidung getroffen. Ich werde die Bibel so lesen, als ob sie 100% wahr ist. Ist das nicht seltsam, wenn ein Christ so etwas sagt? Doch ich habe erkannt, dass wir so oft Bibel lesen und nicht wirklich glauben, dass dies wahr ist. Wir lesen es und denken, ach ja, das wäre schön. aber wir erleben es nie. Deshalb habe ich gesagt, bei allem, was ich dort lese, glaube ich, dass es 100% wahr ist. Und dann traf ich eine zweite Entscheidung. Ich werde alles, was ich in der Bibel lese, nur durch die Brille des neuen Bundes annehmen. Ansonsten werde ich sagen, ich verstehe das nicht. Deshalb gibt es Bibelverse, zu denen ich jahrelang gesagt habe, tut mir leid, ich verstehe sie nicht. Leute kommen zu mir und sagen, Reinhard, du hast gesagt, hört auf, Gott zu bitten, aber was ist mit diesem Vers? Ich antworte dann, tut mir leid, das verstehe ich nicht. Ich kann sehen, dass er in der Bibel steht. Aber Gottes Beziehung zu mir ist ausschließlich davon abhängig, was Jesus getan hat, nicht von meinen Taten. Deshalb verstehe ich das nicht. Aber ich glaube, dass der Vers eine andere Bedeutung hat, als wir denken. Diese Entscheidung war sehr, sehr wichtig für mich und ich sage euch warum. Ich habe entdeckt, wie viele Bibelverse wir falsch verstanden haben. Ich habe herausgefunden, dass wir durch die Religion Aussagen aus der Bibel entnommen haben, die dort gar nicht stehen. Die Bibel ist wahr. Und wenn etwas nicht in das vollbrachte Werk des Kreuzes und in den neuen Bund passt, sage ich lieber, ich verstehe den Vers nicht, aber ich glaube nicht, dass er das bedeutet, was er zu bedeuten scheint. Diese beiden Entscheidungen machten die Bibel für mich lebendiger als alles andere. Sie wurden zu einer Erfahrung für mich. Leute sagten also zu mir, Reinhard, wenn jede geistliche Segnung bereits über mir ausgeschüttet wurde, wie du das sagst. Zuerst einmal antworte ich darauf, nicht ich sage das, die Bibel sagt das. Und dann sage ich, wenn du das nicht erlebst, kannst du nicht einfach ändern, was die Bibel sagt. Denn die dritte Entscheidung, die ich traf, war, und das geschah alles zur selben Zeit, Herr, wenn mein Leben und das, was ich in der Bibel verstehe, nicht übereinstimmt, dann werde ich nicht versuchen, das zu ändern, was die Bibel sagt. Ich werde das nie tun. Ich werde es stehen lassen und sagen, mein Leben muss sich ändern. Schau nur, wie viele Christen falschen Zugang haben. Sie sagen, tja, ich erlebe nicht jede geistliche Segnung in der Himmelswelt in Christus, deshalb ist das nicht wahr. Und dann nehmen sie Bibelverse aus ihrem Kontext heraus, die scheinbar beweisen, dass diese Aussage nicht die Wahrheit ist. Okay, wenn du so leben willst, kannst du das tun. Du bist frei, dein Leben so zu leben, wie du willst. Aber bedenke immer, wenn dein Leben auf dieser Erde vorüber ist, musst du nicht vor mir oder deinem Pastor oder deiner Kirche Rechenschaft ablegen, noch nicht einmal vor deinem Ehemann. Du wirst vor Jesus stehen und vor ihm Rechenschaft ablegen müssen. Das musst du immer bedenken. Deshalb sage ich zu dir, du bist frei, dein Leben so zu leben, wie du willst. Denn du musst nicht mir Rechenschaft ablegen, sondern Jesus. Aber ich habe folgende Entscheidung getroffen. Wenn ich das nicht erlebe, was in der Bibel steht, werde ich nie versuchen, die Aussage zu ändern oder eine Begründung dafür in der Bibel suchen, warum ich etwas nicht erlebe. Ich werde mein eigenes Leben anschauen, eine sorgfältige Inventur meines Herzens machen und sagen, der Grund, warum ich das nicht erlebe, kann ausschließlich bei mir liegen. Wenn ich es nicht erlebe, muss das an meinem Herz liegen, nicht an der Bibel. Doch leider haben wir so viele Theologien entwickelt, um den Unglauben unseres Herzens zu entschuldigen, und damit müssen wir aufhören. Wenn du die Wahrheit des neuen Bundes nicht erlebst, ist das nicht Gottes Schuld. Es ist zu 100% deine eigene Schuld. Es ist so schwer für uns, die Verantwortung für unser Leben zu übernehmen, nicht wahr? Der Teufel, mein Pastor, Gott, meine Vergangenheit, meine Freunde, Reinhard, mein und so weiter und so weiter. Alle anderen sind schuld. Doch unser eigenes Herz schauen wir nicht an und fragen, wo ist diese stinkende falsche Denkweise und dieser falsche Glaube? Ich muss die Wurzel dafür in mir finden. Ich sage damit nicht, dass du ständig auf deine eigenen Schwächen schauen sollst. Davon rede ich hier nicht. Ich will damit sagen, wenn, beziehungsweise weil die Bibel wahr ist und jede geistliche Segnung bereits über mir ausgegossen wurde, das heißt, es ist bereits zu 100% geschehen, sie wurden bereits über mich ausgegossen. Und wenn das nicht meine tägliche Erfahrung ist, dann liegt das Problem an meinem Herzen. Ich kann euch Hunderte und Aberhunderte Menschen nennen, die diese Wahrheit gehört und gelesen haben und die trotzdem immer noch in ihrem Gefängnis sitzen und die Schuld, warum sie diese Wahrheit nicht erleben, auf andere schieben. Aber ich kann euch auch Hunderte oder vielleicht sogar Tausende Menschen zeigen, die diese Wahrheit ergriffen haben und sagten, das ist nicht meine Erfahrung, deshalb muss ich das in meinem eigenen Herzen ändern. Sie hatten den Mut, das zu tun und heute erleben sie diese Wahrheit. Und die erste Person, die ich euch nennen werde, bin ich selbst. Ich lebte in Kämpfen, ich lebte im Stress, ich lebte im Mangel, ich lebte in so vielen Dingen, in denen ich niemals leben sollte. Und als Gott anfing, mit mir über den neuen Bund zu sprechen und er mir erklärte, dass alles erledigt, vollbracht und geregelt ist und ich aufhören musste, so zu beten wie bisher, war das schwer. Weißt du, warum es schwer war? Weil ich damals wahrscheinlich als Gebetschampion ins Guinness-Buch der Weltrekorde gekommen wäre. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Stunden am Tag ich damals auf meinen Knien verbracht habe. Keiner von euch hat eine Vorstellung davon, wie mein Gebetsleben aussah, und zwar bereits seit meinen Tagen als Teenager. Als ich 21 Jahre alt war, verbrachte ich jede Nacht von Freitag auf Samstag, von 23 Uhr bis 7 Uhr morgens auf meinen Knien im Gebet, jeden Freitagabend. Ich betete die ganze Nacht lang und morgens machte ich einfach mit meinem Alltag weiter. Ich schlief tagsüber nie. Ich denke, das ist wie bei Paulus. Nicht, dass ich mich mit Paulus vergleiche, aber Paulus sagte, weil ich es in Unwissenheit getan habe, war Gott so gnädig zu mir. Paulus tötete die Christen, weil er glaubte, das Richtige zu tun. Er verfolgte und brachte Christen um, weil er glaubte, dass er Gott damit einen Gefallen tun würde. Und Gott verstand ihn, doch gleichzeitig erwies er ihm Gnade und machte ihn zum größten Apostel. Ich war genauso. Ich glaube wirklich, dass Gott stolz auf diesen 21-jährigen Jungen war, weil er jeden Freitag die ganze Nacht auf den Knien verbrachte und zu Gott schrie, damit er Dinge tut. Und selbstverständlich kannte ich Bibelverse, mit denen ich das belegen konnte. Diese Bibelverse waren bittet, sucht, klopft an oder Lukas 18, die Witwe und der ungerechte Richter. Doch all meine Bibelverse hatten nichts damit zu tun, was Jesus am Kreuz und durch den neuen Bund getan hatte. All die Bibelverse hatten mit mir zu tun, dass ich ein Gebetskämpfer bin, der in das Reich Gottes hineindrängt. Jeder dringt mit Gewalt in das Reich Gottes hinein. Reinhard muss es mit Gewalt an sich reißen. Heute blicke ich zurück und denke, oh Gott, ich war so religiös. Woche für Woche verbrachte ich die ganze Nacht damit, Gott davon überzeugen zu wollen, dass er Dinge tut. Doch in Wirklichkeit tat er das nie. Ich hatte meine Gebetsliste mit dutzenden Punkten darauf. Dreimal am Tag war ich auf meinen Knie und las Gott diese Liste vor. Ich sagte ihm, dass dies die Punkte seien, die er tun musste. Und als Gott mich mit diesem Bibelvers konfrontierte, mit Epheser 1, war ich sehr durcheinander. Ich sagte, nein, nein, nein, das kann nicht sein. Das war in den 80er Jahren, lange bevor Daniel überhaupt geboren war. Ich sagte, das kann nicht sein, denn wenn das die Wahrheit wäre, würde es sich in meinem Leben zeigen. Doch mein Leben zeigte das nicht. Ich muss mit Gott im Gebet kämpfen. Und glaub mir, ich hatte Bibelverse für alles. Ich muss mit Gott im Gebet kämpfen, um sicherzustellen, dass ich meinen Segen erhalte. Ein Pastor, der mir sehr nahe stand und mich sehr gut kannte, sagte zu mir, du bist der erste Jakob, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Du kämpfst die ganze Nacht mit Gott. Und ich war so stolz auf mich. Wow, ich bin wie Jakob. Jakob hatte gesagt, ich lasse dich nicht, bis du mich segnest. Und er kämpfte mit Gott die ganze Nacht. Und am Ende hatte er gewonnen. Auch wenn er den Rest seines Lebens lang hinkte. Ich dachte, so muss ich ebenfalls leben. Die übrigen Christen sind nur lauwarme Christen, aber ich werde ein feuriger Christ sein. Heute schaue ich zurück und denke, o Herr, wie konntest du nur so freundlich und so gnädig zu diesem religiösen Typ sein? Doch eines Tages konfrontierte mich Gott mit genau diesem Bibelvers. Ich erinnere mich wie gestern daran. Er sagte, Reinhard, wenn ich dir bereits alles gegeben habe, warum bemühst du dich dann immer noch so sehr darum, mich dazu zu bringen, dir Dinge zu geben? Ich antwortete, Herr, ich habe sie doch nicht. Wenn ich Versorgung brauche, muss ich die Nacht auf meinen Knien verbringen und beten, beten, beten, damit Gott mir das Geld gibt, um die Rechnungen von morgen zu bezahlen. Wenn ich ein Wunder brauche, muss ich mit Gott kämpfen, um das Wunder vom Himmel zu erhalten. Mit Gewalt erhalte ich das Wunder. Wir gehen an himmlische Orte und betreiben dort geistliche Kampfführung. Und wir reißen den Himmel auf. Wir holen uns die Wunder mit Gewalt. Kannst du dir vorstellen, dass ich so war? Kannst du dir vorstellen, mit so einem Typ zusammenzuarbeiten? So war ich. Und dann begann Gott, mein Herz mit dieser Wahrheit zu konfrontieren. Und es war schwer. Wisst ihr, warum es schwer war? Weil alles, was ich geglaubt und getan hatte, so gegensätzlich zu dem war. Und nun fühlte es sich für mich falsch an, damit aufzuhören, zu Gott zu schreien, bis er mich segnet. Es fühlte sich wie Blasphemie an. Ich dachte wirklich, ich kann nicht in meinem Sessel sitzen und einfach Danke sagen. Denn genau das hatte der Herr mir aufgetragen. Er sagte zu mir, hör auf, mich überzeugen zu wollen und fang an, dein Herz zu überzeugen. Ich dachte, okay, ich werde gehorchen, denn ich wollte Gott schon immer gehorchen. Ich fing also tatsächlich an zu gehorchen. Ich begann in meiner Gebetszeit zu sagen, Gott, ich danke dir so sehr, dass ich mit jedem geistlichen Segen gesegnet bin. Und mein Gewissen, nicht der Teufel, mein Gewissen, das durch religiöse Glaubenssätze programmiert war, klagte mich an. Du hast eine halbe Stunde auf deinem Sessel verschwendet. Du hast eine halbe Stunde damit verbracht, noch nicht einmal zu beten. Was für ein Christ bist du denn? Und ich musste das durchkämpfen. Ich musste buchstäblich darum kämpfen, nicht auf die Anklagen meines Gewissens zu hören. Erinnere dich, niemand lehrte das damals. Ihr wisst ja gar nicht, wie gesegnet ihr seid, nicht nur in Jesus Christus an himmlischen Orten. Ihr wisst gar nicht, wie gesegnet ihr seid, weil ihr jemanden habt, der euch das lehrt und der das mit Schweiß, Tränen und mit Blut durchlebt hat. Niemand sagte damals, Reinhard, ich werde dich lehren. Erinnert euch, ich wurde durch den Vers konfrontiert und weil der Heilige Geist anfing mit mir zu sprechen und ich musste kämpfen und herausfinden, was ich mit diesem anklagenden Gewissen machen sollte. Von klein an bin ich mit Religion aufgewachsen. Als ich ein Jahr alt war, wurde mein Vater ein vollzeitlicher Pastor der österreichischen Pfingstgemeinde und wir zogen in das Kirchengebäude ein. Dort wuchs ich auf. Ich kannte also in meiner ganzen Kindheit nichts anderes als Religion. Kämpfe mit Gott. Und nun war ich plötzlich damit konfrontiert, das Gegenteil zu tun. Weil ich mein Gewissen falsch programmiert hatte, verwirrte mich mein Gewissen nun. Deshalb musste ich mein Gewissen neu programmieren. Ich musste sagen, hör zu, wenn ich gesegnet worden bin, dann werde ich Gott nie wieder um Segen bitten. Und ich werde niemandem mehr erlauben, noch einmal Gott segne dich zu mir zu sagen. Dafür wurde ich buchstäblich von Menschen auf der ganzen Welt kritisiert, weil ich diese Aussage gemacht habe. Ihr habt keine Ahnung, wie viel Verfolgung ich erlebt habe, weil ich den neuen Bund predigte. Und ich werde nie damit aufhören, egal was auch geschieht. Es hat Jesus zu viel gekostet und deshalb kann ich nicht aufhören. Jesus hat einen Preis bezahlt, der so, so schmerzhaft war. Und ich werde sein Herz erfreuen. Das war also mein Gewissen. Ich musste mein Gewissen wirklich, wirklich neu programmieren. Und du musst das auch tun. Du musst an den Punkt kommen, an dem du in deinem Herzen tatsächlich glaubst, dass es keine einzige Segnung gibt, die nicht über dich ausgeschüttet worden ist. Es gibt nichts, was fehlt und was Gott dir noch geben müsste. Wisst ihr, die Religion hat uns zu Hunden gemacht, die ihrem eigenen Schwanz nachjagen. Hast du das schon einmal gesehen? Sie jagen ständig ihren eigenen Schwanz und erwischen ihn doch nie. Genau das ist Religion. Sie versucht ständig Segnungen von Gott zu erhalten und bekommt sie doch nie. Doch eigentlich solltest du ein Leben führen, in dem du in deiner Erfahrung alles hast, was Jesus dir gegeben hat. Und hier ist das Wichtige, wirklich wichtig. Weil das die Wahrheit ist und nicht deine Erfahrung, musst du die Entscheidung treffen, die ich getroffen habe. Du musst sagen, das ist die Wahrheit und meine Erfahrung ist eine Lüge. Aber Reinhard, du verstehst nicht. Mein Bankkonto sagt, ich habe nichts. Tja, in dem Moment, in dem du sagst, dass dies die Wahrheit ist, machst du Gottes Wort zu einer Lüge. Genau das ist die innerliche Herzensschlacht, die wir alle täglich kämpfen müssen. Jeden Tag wirst du mit Tatsachen konfrontiert, die die Wahrheit nicht als Wahrheit erscheinen lassen. Deshalb müssen wir täglich eine Entscheidung treffen. Ist meine Tatsache die Wahrheit oder ist das, was Gott sagt, die Wahrheit? Eigentlich ist das keine schwere Entscheidung, aber weil wir so sehr daran gewöhnt sind, dass diese Tatsachen die Wahrheit sind, glauben wir nun nicht mehr, dass die Wahrheit ist. Und deshalb nehmen wir die eigentliche Wahrheit und machen sie zur Lüge. Du kannst jeden Bereich deines Lebens betrachten. Wenn es irgendeinen Bereich deines Lebens gibt, der nicht gesegnet ist, dann entspricht die Tatsache, die du erlebst, nicht der Wahrheit. Denn wenn die beiden Dinge sich widersprechen, können sie nicht beide die Wahrheit sein. Als ich diese scheinbar radikale, aber im Grund genommen einfache Entscheidung getroffen habe, verwandelte sich mein Leben auf eine Weise, die so wunderschön ist. Wisst ihr, Daniel und ich haben in den letzten Tagen eine Auswertung unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen gemacht. Wir haben gelacht, wir haben geweint, wir hatten Gänsehaut. Es ist so fantastisch zu sehen, was Gott tut. Die Schüler, die Teil unserer Schule sein wollen, ihr Hunger, ihre Sehnsucht, das ist einfach überwältigend. Wir haben eine 71-jährige Schülerin angenommen, die sagte: Bitte lasst mich nicht bis nächstes Jahr warten. Ich bin 71, ich bin alt, ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich muss Jesus dienen. Wir schauten einander an und sagten: Okay, wenn du in ein paar Wochen kommen kannst, dann nehmen wir dich dieses Jahr. Es ist einfach fantastisch. Gott tut so kraftvolle Dinge auf der ganzen Welt, denn die Menschen sind endlich bereit, die Wahrheit zu ergreifen und sie machen sich keine Sorgen darüber, was sie bisher als Wahrheit erlebt haben. Also schau, was bedeutet es nun, dass wir mit diesen geistlichen Segnungen überschüttet worden sind? Das Wort für Segnung ist ein zusammengesetztes Wort und es bedeutet für wohlhabend erklärt werden. Wenn die Bibel von Wohlstand oder wohlhabend sein spricht, dann bezieht sich das nicht auf Geld. Materielle Versorgung ist darin zwar enthalten, aber es ist nicht der Kern des Wortes. Das, was die meisten Christen über Wohlstand lehren, ist nach meinem Verständnis sehr unbiblisch. Denn biblischer Wohlstand bedeutet, ein Leben ohne Begrenzungen zu führen, indem du erlebst, dass du alles hast, was du brauchst, um Gottes Bestimmung zu erfüllen. Wir wollen Wohlstand nun aus diesem Blickwinkel betrachten. Brauche ich Geld, um jeden Tag für unsere mehreren hundert Kinder zu sorgen? Ja. Aber ist Geld das Einzige, was ich brauche? Natürlich nicht. Ich brauche die richtigen Menschen, ich brauche Dokumente von der Regierung, ich brauche Gesundheit, ich brauche so viele Dinge. Geld ist also nicht Wohlstand. Wohlstand bedeutet, dass es keine Begrenzungen für mich gibt und ich das erfüllen kann, was Gott für mich auf dieser Erde vorbereitet hat. Das ist biblischer Wohlstand. Und die Bibel sagt, dass wir überschüttet worden sind mit allem, was wir brauchen, um Gottes Bestimmung auf der Erde zu erfüllen. Also stell dir die Frage, was möchte Gott, dass ich tue? Und dann stell dir die zweite Frage, erlebe ich, dass ich alles dafür habe? Habe ich die Finanzen, um alles zu tun, was Gott von mir möchte? Muss ich mir keine Sorgen um Bezahlungen machen? Habe ich die körperliche Kraft, um das zu tun, was Gott meiner Meinung nach von mir möchte? Stell dir diese Fragen. Wenn du etwas tust, um Jesus zu dienen, und anschließend so müde bist, dass du 3 Tage Ruhe brauchst, dann bist du offensichtlich nicht wohlhabend. Wohlstand bedeutet, dass du alles hast, was Gott dir geben möchte und was du brauchst, um Gottes Bestimmung zu erfüllen. Wenn du anfängst, dies nicht auf materielle Dinge zu begrenzen und wenn du weißt, dass dies Weisheit, Stärke, ja auch Finanzen, Menschen, Strukturen und alles andere bedeutet, dann erkennst du plötzlich, wie beschränkt viele Christen leben. Wir versuchen zuerst, das zu bekommen, was wir unserer Meinung nach brauchen, und dann fangen wir an, das zu tun, was Gott von uns möchte. Was für einen Sinn macht das denn? Überleg dir das einmal. Als ich die Kinder in Brasilien sah, hatte ich nichts. und es war mir egal. Ich habe buchstäblich begonnen, das erste Haus mit nichts zu bauen. Ich hatte nichts. Dann wurde uns ein Stück Land gegeben, dann hatten wir ein bisschen Geld, um Ziegelsteine zu kaufen, dann kamen ein paar Leute, die sagten, wir setzen die Ziegel zusammen. Und dann wurde uns alles gestohlen, absolut alles. Und wir fingen von vorne an. Heute haben wir über 20 Häuser gebaut, genau das bedeutet es, dass man mit jedem geistlichen Segen gesegnet ist. Und ich bin umgeben mit den großartigsten Menschen. Ich zähle nicht nach, aber es müssen mit Sicherheit um die 100 Personen sein, zumindest annähernd. Das ist Wohlstand. So sieht es aus, mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt gesegnet zu sein. Also, hör auf zu glauben, dass das, was du siehst und erlebst, die Wahrheit ist. In dem Moment, in dem du auf deine Umstände schaust und sagst, so ist es eben, wirst du niemals Epheser 1,3 erleben. Du musst Zeit in deinem eigenen Herz verbringen und vielleicht dein Gewissen umprogrammieren, falls es dich aufhält und sagt, das ist falsch. Und du musst deinem Herzen immer wieder sagen, meine Umstände sagen mir nicht die Wahrheit, ich akzeptiere euch nicht mehr als Wahrheit, die einzige Wahrheit, die ich von nun an in meinem Leben akzeptiere, ist, dass sämtlicher Wohlstand aus Gottes Perspektive Stärke, Energie, Weisheit, Verständnis, Merkfähigkeit, Gesundheit und alles andere mir bereits gegeben wurde. Es gehört mir. Mir, mir. Und dann sagst du, ich war wirklich töricht, weil ich der Lüge, dass meine Umstände die Wahrheit seien, erlaubt habe, mich zu berauben. Sie haben mir die Wahrheit geraubt. Wie konnte ich das zulassen? Ich habe die Wahrheit verleugnet, weil ich die Umstände zur Wahrheit erklärt habe. Ich werde mein Leben nicht länger so leben. Dann fängst du einfach an, Danke zu sagen und überzeugst dein Herz, dass dies die echte Wahrheit ist, indem du über diese Wahrheit meditierst. Am Anfang wird dein Gewissen sagen, ah, du bist so ein Heuchler, du proklamierst über deinem Leben, dass du mit jeder Segnung gesegnet bist. Schau doch dein Leben an, wo ist der Segen? Alles ist chaotisch. Und dann sprichst du zu deinem Herz. Wisst ihr, ich und mein Herz, wir kommunizieren den ganzen Tag über. Die Wissenschaft hat herausgefunden, dass tatsächlich eine permanente Kommunikation zwischen Herz und Gehirn stattfindet. Und weil ich den freien Willen habe, zu tun, was ich tun will, habe ich mich entschieden, mich an diesem Gespräch zu beteiligen. Am Anfang hat das Debbie wirklich durcheinander gebracht. Stell dir vor, wir lebten in einer kleinen Wohnung und Debbie war mit einem Ehemann verheiratet, der den ganzen Tag redete. Doch da war niemand, mit dem er sprach. Sie fragte, was hast du gesagt? Und ich antwortete, nichts. Nein, ich hab dich gehört. Ich weiß, aber ich habe nicht mit dir gesprochen. Und sie sagte, aber es ist niemand im Haus. Mit wem hast du denn gesprochen? Ich bin sogar auf der Straße gegangen und habe laut gesprochen, und die Leute haben mich merkwürdig angeschaut. Hör zu, ich möchte kein Leben mit Begrenzungen leben. Jesus hat zu viel dafür bezahlt, dass ich ein überfließendes Leben führen kann. Genau das habe ich zu meinem Herz gesagt, und wenn mein Herz mir antwortete, ah, wo bist du denn wirklich gesegnet? Schau dir doch das Chaos in deinem Leben an. Dann sagte ich, sei still, das ist nicht die Wahrheit, ich weise dich zurück, ich schicke diese Lüge weg. Die Wahrheit ist, dass jede geistliche Segnung über mich ausgegossen ist. Das ist die einzige Wahrheit, die ich glauben werde. So habe ich es gemacht. Ich redete den ganzen Tag lang laut mit meinem Herz. Ich mache das heute immer noch ab und zu, oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Mache ich es? Okay, ich mache es. Gut, ich denke, es ist gut. Überleg doch mal. Unser Herz spricht Unsere Umstände sprechen. Aber wir halten den Mund und sind still. Das macht doch keinen Sinn. Wenn deine Umstände reden, dann antworte, nimm deinen Mund und sage, ich bin riesig, Satan, verschwinde, geh ins Meer. Wenn dein Gewissen redet und sagt, oh, das stimmt nicht, das stimmt einfach nicht, ich muss Gott überzeugen, was tust du hier? Dann antworte, Gewissen, du bist falsch programmiert und ich akzeptiere diese Stimme nicht. Ich werde das glauben, was Gott sagt, das ist die Wahrheit. Als ich anfing, so zu leben, war es schockierend, wie sehr sich meine Umstände veränderten. Ich denke, die zwei Personen, die am meisten schockiert waren, waren Debbie und ich. Debbie sagte am Anfang oft Folgendes. Typisch du. Egal, was du tust, egal, wo du hingehst, du bist immer gesegnet. Und so war es. In ganz natürlichen, praktischen Umständen. Türen öffneten sich, Dinge fingen an, sich zu verändern. Es war wirklich wunderschön. Deshalb, hör auf, Gott davon überzeugen zu wollen, dass er dich segnet. Bitte, hör auf deine Erfahrungen zu schauen und zu sagen, das ist die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Schau deine Erfahrungen an und sage, okay, ich werde das nicht länger als Wahrheit akzeptieren. Ich mache euch nicht länger zur Wahrheit in meinem Leben. Die einzige Wahrheit in meinem Leben ist von heute an das, was Gott sagt und was er durch Jesus Christus getan hat. Aber Reinhard, ich habe das 3 Wochen lang gemacht und nichts hat sich verändert. Es zu sagen, verändert noch nichts. Wenn du dein Herz überzeugst, dann verändert es sich. Und das ist der große Fehler, den viele Menschen machen. Wir sind dabei, ein wunderschönes Video auf YouTube zu posten. Eine Freundin von mir, die keine Kinder bekommen konnte, hat 2 wunderschöne Mädchen, weil sie ihr Herz überzeugt hat. Und in dem Video beschreibt sie den Kampf, durch den sie während dieses Prozesses ging, als sie ihr Herz überzeugte. Es ist so schmerzhaft, die religiösen Lügen in unserem Herzen zu konfrontieren. So schmerzhaft. Und du musst dich durch diesen Schmerz hindurchboxen. Denn viele von uns haben seit Jahrzehnten so ernsthaft geglaubt, dass die religiösen Lügen tatsächlich wahr sind. Und weil wir das so viele Jahrzehnte lang geglaubt haben, wird unser Herz nun laut aufschreien, wenn wir sagen, dass das, was Gott sagt und was Jesus getan hat, die Wahrheit ist. Denn unser Herz hat den Beweis. Und das sind unsere Umstände. Unser religiös programmiertes Herz und unsere Umstände verbinden sich. Das muss vom Heiligen Geist gewesen sein, denn ich habe das so noch nie gedacht. Noch einmal, das religiös programmierte Herz und unsere Umstände verbinden sich und sie bestätigen sich gegenseitig. Das religiös programmierte Herz sagt, siehst du, ich habe recht, ich bin nicht gesegnet, ich werde zu Gott schreien, dass er mich segnet. Und die Umstände sagen, ja, ich stimme dir zu. Das heißt, die Umstände und das religiös programmierte Herz verbinden sich und werden zu einer Einheit. Sie versuchen dir immer wieder zu sagen, dass sie recht haben und dass das, was Gott sagt, falsch ist. Deshalb musst du durch diesen schmerzhaften Prozess gehen. Du musst sagen, ich akzeptiere nicht länger irgendwelche Lügen, auch wenn sie wie die Wahrheit aussehen. Ich werde einfach Gott danken, dass durch Jesus Christus alles getan ist. Und wenn du Epheser 1,3 nicht erlebst, dann gebe ich dir einen persönlichen Rat. So mache ich das. Vergiss alle anderen Bibelverse für eine Zeit lang und mache diesen einen Vers zu deiner Erfahrung. Ich liebe es, meine Bibel zu lesen, und ich habe das getan, seit ich ein Kind war. Doch als Gott mich konfrontierte, hörte ich auf, irgendetwas anderes in der Bibel zu lesen. Und ich habe aufgehört, über irgendetwas anderes zu beten, zu denken und zu meditieren. Ich habe mich schlecht dabei gefühlt, aber es war mir egal. Ich erinnere mich nicht mehr, wie viele Monate es gedauert hat, doch an jedem einzelnen Morgen sagte ich, ich muss dies zu einer Erfahrung machen, und solange es nicht meine Erfahrung ist, werde ich es nicht loslassen. Und das tat ich auch. Und irgendwann kam ich plötzlich in diese unbeschreibliche tiefe Ruhe von Gott hinein. Ich musste noch nicht einmal mehr über diesen Vers nachdenken. Er wurde zu einem Teil meiner DNA. Er wurde ein so großer Teil von mir, dass ich morgens aufwache und weiß, dass heute der fantastischste Tag wird, weil ich bereits gesegnet bin. Am Anfang sagte ich, Herr, weil du bereits jede geistliche Segnung über mich ausgeschüttet hast, werde ich heute nur diese eine Erfahrung akzeptieren. Ich werde das in jedem einzelnen Bereich meines Lebens erfahren. Ich schaute die Bereiche an, die mit dieser Schriftstelle nicht übereinstimmten, und sagte: Umstände, ihr seid falsch, ihr seid nicht die Wahrheit, ich akzeptiere euch nicht mehr als Wahrheit, ich habe das schon viel zu lange gemacht. Es dauerte ein paar Monate, doch nach einigen Monaten wurde dies zu einem natürlichen, normalen Teil meines Lebens. Und als es erst einmal ein natürlicher und normaler Teil meines Lebens war, bin ich in diese tiefe, tiefe Ruhe eingetreten. Mein Herz war überzeugt und die Wahrheit begann sich in meinem Leben zu manifestieren. Heute schaue ich zurück und denke, wie stressig war mein Leben, weil ich immer versucht habe, Gott davon zu überzeugen, mich zu segnen. Doch das heißt nicht, dass alle Herausforderungen aufhörten, als ich anfing, das zu erleben. Nein. Aber was für mich so wunderschön ist, ist das Gefühl des Friedens, mit dem ich mich heute einer Herausforderung stellen kann. Das ist beinahe surreal. Ich stehe vor Herausforderungen und da ist Frieden in meinem Herzen. Da ist eine Sicherheit, dass alles gut wird, weil ich gesegnet bin. Und da ist dieses tiefe Empfinden von Sieg, selbst in Schwierigkeiten. Leute, mein Herz sehnt sich so sehr danach, dass jeder Christ auf der Welt so ein Leben führt. Das ist so eine Sehnsucht in meinem Herzen. Ich sehe Christen, die kämpfen. Ich sehe Christen, die so gestresst sind wegen all den schlechten Nachrichten, die sie erhalten. Ich sehe Christen, die sich verausgaben, während sie Jesus dienen. Und ich denke, wie kann das Gott jemals verherrlichen? Ihr Leben ist einfach schrecklich und obendrein verherrlicht es Gott noch nicht einmal. Also ergreift diese Wahrheit wirklich. Wir müssen eine simple Sache begreifen. Mein religiös programmiertes Gewissen und die Umstände zusammen sind nicht die Wahrheit. Meine Erfahrung ist nicht die Wahrheit. Die einzige Wahrheit ist das, was Gott sagt. Und Gott sagte, du, mein geliebtes Kind, bist vollkommen wohlhabend in jedem einzelnen Bereich deines Lebens. Und solange das nicht deine tägliche Erfahrung wird, lebst du nicht in der Wahrheit. Du lebst in etwas anderem. Weißt du, wie sehr sich Gott danach sehnt, dass all seine Kinder in dieser Wahrheit leben? Wir würden jedes einzelne Land auf der Welt verändern, denn dann wären wir tatsächlich in den Segen von Abraham eingetreten. Sei gesegnet durch den Glauben und sei ein Segen durch Glauben. Kannst du dir das vorstellen, wenn jeder Christ so lebt? Ohne Stress und Anstrengung erleben wir alle Segnungen, die uns gehören. Und dabei sind wir nicht selbstzentriert, denn genau das sagt Gott in 1. Mose 12. Ich werde dich segnen und dich zu einem Segen machen. Das heißt, wir leben in diesem Segen und dieser schwappt ständig auch auf andere über, so dass jeder Ort, an den wir gehen, automatisch gesegnet wird. Wir hatten 3 Tage lang einen jungen Mann zu Besuch und gestern schickte er mir eine so wunderschöne Nachricht und dankte mir einfach. Normalerweise lebt er in einem religiösen System und er kennt nur christliche Leiter, die andere Menschen benutzen und missbrauchen. Und nun erlebte er 3 Tage lang Freundlichkeit, Liebe und Segen. Und als er mir die Nachricht schrieb, dachte ich, wir haben doch gar nichts getan. Wir haben einfach unser Leben wie immer gelebt. Und dann erkannte ich, dass es bei Epheser 1,3 nicht um mich geht. In Epheser 1,3 geht es darum, dass du in jedem geistlichen Segen lebst und dass du diesen auf andere Menschen überschwappen lässt. So wie Gott und Jesus all diese Segnungen über dich ausgegossen haben, gießt du sie nun über anderen Menschen aus. Wie würde unser Land aussehen? Reden wir mal von Brasilien. Was würde passieren, wenn 70 Millionen Evangelikale so leben würden? Ich werde jetzt eine kühne Aussage machen. Wir könnten den schlimmsten, korruptesten und gottlosesten Präsidenten haben und das Land würde sich dennoch verändern. Ich sage das noch einmal. Wir könnten den korruptesten, gottlosesten, bösartigsten Präsidenten in Brasilien haben, doch wenn ein Drittel von allen Brasilianern, die evangelikale Christen sind, in dem himmlischen Segen leben würden, der ihnen bereits gegeben wurde, und wenn sie diesen jeden Tag über eine Person ausgießen würden, die Gott noch nicht kennt, dann würde sich diese Nation schneller verändern, als wir es uns in unseren kühnsten Träumen vorstellen könnten. Unsere Nation liegt in den Händen der Söhne Gottes, nicht in den Händen der Politiker. Aber die Söhne Gottes leben nicht wie Söhne Gottes. Sie versuchen immer noch Gott davon zu überzeugen, dass er sie segnet. Sie schreien nach wie vor zu Gott, damit er etwas tut, das bereits geschehen ist. Sie machen weiterhin ihre Umstände zur Wahrheit, auch wenn sie das nicht sind. Und wenn sie dann doch irgendeinen Segen erhalten, behalten sie ihn für sich. So verändert sich keine Nation. Doch vor vielen Jahren ließ mich Gott in die Zukunft blicken und er zeigte mir ein Volk, das aufsteht. Die Söhne Gottes manifestieren sich. Und diese Söhne Gottes werden Nationen verändern. Warum schließt du dich mir nicht an und wirst zu einem manifestierten Sohn Gottes, der in dem Segen lebt, der ihm bereits gehört? Er gehört dir. Und nun gibst du ihn an alle anderen weiter. Ich wollte heute nur eine halbe Stunde machen, aber jetzt ist es eine Stunde geworden. Das passiert. Wer weiß, worüber wir morgen sprechen? Leute, danke, danke, danke. Ihr seid so gesegnet. Denn Gott hat das alles über euch ausgeschüttet. Überzeugt euer Herz. Akzeptiert keine anderen Umstände. Sagt nicht länger, aber ich erlebe das nicht. Und das, was ich erlebe, muss wahr sein. Tut das nicht mehr. Weist die Lüge zurück und graviert die Wahrheit tief in eure Herzen hinein. Schaut eure Umstände an und sagt, es ist mir egal, was ihr mir entgegenschreit. Lauft durch euer Haus und durch die Straßen und sprecht den ganzen Tag lang mit eurem Herzen. Und wenn die Leute sagen, er ist verrückt, er spricht mit sich selbst, dann lächelt ihr einfach und sagt, nein, ich spreche mit meinem Herz, ich spreche mir die Wahrheit zu. Und wenn du klug bist, dann lernst du dasselbe zu tun. Und irgendwann wird es zur Erfahrung in eurem Leben werden. Und dann werden wir Menschen sein, die als manifestierte Söhne Gottes erkannt werden. Hey, du bist gesegnet. Wir sehen uns morgen, Leute. Danke fürs Zuhören.